Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht, Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Unser heutiges Thema heißt Ein Bühnen- und Filmschauspieler blickt zurück, Dieter Schad. Unser Gespräch führte uns in eines der Wiesbadener Cafés, deren Geschichte fast ein Jahrhundert umfasst. Dass hier ein Gentleman, der Schauspieler Dieter Schad, auch seine 60-jährige Karriere bestens Revue passieren lassen kann, ist selbstverständlich. Es war ein anregender Nachmittag im Gespräch zwischen mir, Susanne Nielsen, und Dieter Schad. Zu Dieter Schad steht allerhand im Internet. Nach dem Abitur absolvierte er die Schauspielschule in seiner Heimatstadt Wiesbaden. Sein erstes Engagement führte ihn 4 Jahre an das Stadttheater Worms. Danach spielte er unter anderem am Theater Bielefeld, am Theater Krefeld, Schauspielhaus Köln, Hamburger Kammerspiele, Staatstheater Darmstadt, Staatstheater Wiesbaden sowie einige Theatertourneen, zuletzt 2005/06 in dem Schwank Der Raub der Sabinerinnen. Ende der 1980er Jahre verkörperte Schad die Rolle des Dr. Manfred Pauli in der ARD-Serie Lindenstraße. Darüber hinaus spielte er in Edgar Reitz Heimat den alten Paul Simon. 1993 war er in Thomas Mitscherlichs Die Denunziantin neben Katharina Thalbach zu sehen. Er spielte in vielen Fernsehformaten mit unter anderem Tatort, Die Kommissarin, Ein Fall für zwei, Stadtklinik, Forsthaus Falkenau, Diese Drombuschs, Stahlkammer Zürich und St. Angela. 1996 war er in einer Folge des Spin-offs zur Fernsehserie Auf Achse neben seiner Frau und ehemaligen Lindenstraßenkollegin Dagmar Hessenland zu sehen. Die beiden lernten sich am Theater Krefeld kennen und Schad hat inzwischen mehr als 120 Fernsehproduktionen hinter sich. In seiner Freizeit fördert Dieter Schad in seiner Heimatstadt Wiesbaden die Nerobergbahn. In den 70er Jahren setzte er sich für dessen Erhalt ein. Wasserballastbetriebene Drahtseilbahn ist diese kleine schöne gelbe Bahn, die da am Berg entlang fährt. Aus dem Dreikaiserjahr stammt sie, 1888, und ist inzwischen mit ihrem wasserballastbetriebenen Drahtseil immer noch unterwegs. Herr Schad ist inzwischen Ehrenbahnmeister sowie Gründungsmitglied natürlich des Fördervereins der Nero-Bergbahn. Fahren Sie einmal mit ihr und denken Sie an Herrn Dieter Schad, der sie Ihnen erhalten hat. Wir wollen uns jetzt unserem Gespräch zuwenden. Wir saßen bei Kaffee im Café Blum in Wiesbaden auf der Wilhelmstraße. Wir sitzen im Café Blum. Ich, die Susanne Nielsen, und Sie, Dieter Schad. Und das ist eine sehr schöne und unverhoffte Begegnung gewesen, schon vor ein paar Tagen im Rahmen des Theaters, des Wiesbadener Theaters der Maifestspiele 2017. Und da war meine Begegnung mit einem Kollegen von Ihnen und da war ich etwas traurig, weil dieser Herr keine Zeit hatte. Und wir standen da so und da ergab es sich, dass Sie ein bisschen mehr Zeit haben und ein bisschen mehr Zeit mitbrachten. Ja. Und die haben wir jetzt in meines Vaters Lieblingscafé, im Café Blum, das ich auch aus meiner Kindheit noch von der Wilhelmstraße kenne. Und ich weiß, Sie sind alter Wiesbadener und müssen es auch noch kennen. Ich kenne das untere ganz genau. Da habe ich eine, wenn ich da als Jugendlicher reinkam mit meinem Vater und wir bekamen, es war ja alles sehr knapp im Krieg, da saß mir in einer Ecke, mein Vater kannte die Inhaberin, die Frau Blum, gut, und da bekam ich ein Eis zugesteckt. Und das war ein Höhepunkt des Tages. Schön. Und mein Vater aß immer ein Nusstörtchen. Ah, ja. Dafür war das Blum auch sehr, sehr bekannt. Ja, sehr, sehr bekannt. Und ich kann mich erinnern, in den 65er Jahren, ich bin nämlich ein Kind der späten 50er, da war eine Wendeltreppe hoch, eine so eine Treppe. Und da war ein großes Wandbild unten vom Kurpark. Richtig. Also das war, das ist in meiner Erinnerung an dieses Café, was es ja dann im Umbau und jetzt im Neubau alles nicht mehr hat. Nein, gab es alles nicht mehr. Aber die Torten sind noch fantastisch. Ja, die sind noch sehr gut. Ich glaube, dieses Nusstorten gibt es noch. Ja, das gibt es alles noch. Die Qualität ist noch die gleiche. Nur die Räume sind eben nicht mehr, haben überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was das untere Blum ausmachte. Natürlich, das war eben diese Freitreppe, Großzügigkeit. Wunderbar. Aber die Möbel sind alle wieder zurück. Wir sind ja nun wieder in den 60er Jahren gelandet, witzigerweise. Ja. In 2000, fast 20, muss ich sagen, sehnt man sich wieder an die Wirtschaftswunderzeit. Ja. Und das Theater in Wiesbaden ist wandelbar, aber das Haus ist noch da von viel früher. Und in diesem Haus waren Sie auch schon engagiert zwischendrin? Ich war 8,5 Jahre fest an diesem Haus engagiert. Das ist eine Ewigkeit her. Also jüngere Besucher können mich überhaupt nicht mehr kennen. Aber von den Älteren werde ich immer wieder angesprochen auf Rollen oder auf die Gesamtzeit damals, das war von 79 bis 87. Schön, und da gibt es ja Abonnenten, die Sie wahrscheinlich auf jedem Stück irgendwo gesehen haben. Die haben mich gesehen und sprechen mich. Ich kann in keine Vorstellung hier gehen. Meine Frau lacht immer schon. Ach, Herr Schad, wenn Sie doch noch hier wären. Ach, das war doch so schön. Das sind immer so sentimentale Erinnerungen. Man sagt, früher war ja alles besser, was Unsinn ist. Es ist nicht alles besser. Es ist vieles anders. Es wird auch schöner in der Erinnerung. Es wird in der Erinnerung rosarot. Und das, was war denn, wofür werden Sie denn besonders in Erinnerung? Was möchten die Leute von Ihnen wiederhören oder was war das, was Sie so bedauern, was Sie nicht mehr auf der Bühne haben, außer jetzt? Ja, einfach, Sie erinnern sich an einzelne Rollen, Sie erinnern sich an meinen Oppenheimer zum Beispiel. Und Sie erinnern sich, und das ganz besonders, an eine Rolle in Hessisch, und zwar an einen Molière. Ich persönlich bin gar kein Freund von Molière, ich finde sie, das darf man gar nicht laut sagen, aber ich finde sie etwas langweilig meistens. Und es bestimmte Zeit, man muss sagen, man Molière. Ja, es gibt solche geizigen, Theater sehr gutes. Sie wissen nicht, wer das gesehen hat, dieses Theaterstück von Molière. Das war ja nicht nur das, dieses Stück, was wir gespielt haben, Schule der Frauen, das ist wirklich eines von der langweiligeren Sorte. Aber es gab einen Wiesbadener Autor, Stefan Deichsel. Der hat Molière ins Hessische übertragen. Und da man mich als Original-Hesse hatte im Haus, hat man noch als Gäste drei Hessische dazu engagiert, von außerhalb. und man hatte ein perfekt hessisches Ensemble. Und ich habe ohne Ende dieses Stück, die Schule der Frauen, gespielt. Und in diesem Stück sah mich ein Regisseur, der eine Fernsehserie mit der hessischen Ikone Liesel Christ inszenierte, so eine Appleboy-Geschichte, 13 Folgen, und er suchte einen Partner für Liesel Christ. Und der Sender schlug den vor und den vor und den vor. Und dann brachte der mich einfach nach Frankfurt. Und da sagte der Produzent, ich habe Sie irgendwo gerade kürzlich gesehen. Ich sage, ja, im Theater in Wiesbaden oder ich mache ja auch viel Fernsehen und so. Ja, Moment mal, ich komme gerade von einer Fernsehbörse in London, wo international Filme verkauft wurden. Und da haben Sie in Heimat bei Edgar Reitz gespielt. Ich sage, da habe ich eine der Hauptrollen gespielt, den Amerikaner, der nach 26 Jahren Abwesenheit aus Amerika wieder zurückkommt. Simon. Und das hat, daher kenne ich Sie. Sie spielen mit der Liesel Christ dieses. Also, das war fantastisch. Das war fantastisch. Das war ja jetzt unlängst die Vorfolge der Heimat in zweieinhalb, waren es 4 Stunden oder was? Ja, ein irre langer Film. Ja. Aber da habe ich erst verstanden, worum es ging, weil in den 80er Jahren diese lange Serie, das war ja gewöhnungsbedürftig. Das war ja die erste, das war überhaupt die erste. Serie, den Begriff Serie gab es damals noch gar nicht. Man sagte, ein Film in 11 Folgen. Ja. Und man müsste sie ja auch wirklich alle sehen, denn es ging ja wirklich um eine fortlaufende Geschichte. Es war eine durchgehende, genau adäquat erzählte, Satz für Satz erzählte Geschichte. Und es wurde zwar vor jeder weiteren Folge eine Rückschau gehalten, aber da musste man trotzdem die Materie schon recht gut kennen, um da folgen zu können. Ja, absolut. Und das war also. Und da haben Sie in jeder Folge, also dieses Ganze haben Sie durch. Wir trinken hier übrigens Kaffee, sollten wir das gehört haben. Ja, eben. Ein schöner Cappuccino. Ja, das ist ein sehr angenehmer, sehr guter Cappuccino. Ja, das ist natürlich eine tolle Sache. Und ich habe gesehen, Sie haben auch in Lindenstraße mitgespielt. Ich bin kein Lindenstraße-Gucker. Also ich kann die ganzen. Es sind so viele Figuren, die da über die Jahre mitgespielt haben. War das eine lange Sache für Sie oder ein bisschen kürzer? Für mich war das Lindenstraßen hat eine Geschichte für meine Frau. Die hat 5 Jahre lang in der Lindenstraße eine der Hauptrollen gespielt. Und wer war Ihre Figur? Ihre Frau ist Dagmar Hessenland. Hessenland. Dagmar Hessenland. Aber Ihre Figur, wie hieß die? Die hieß die Frau von dem Arzt. Aha. Dr. Dressler. Und sie war die Frau Dr. Dressler. Erst war sie die Sprechstundenhilfe. Und dann war sie die Frau Dressler. Mhm. Und ich war da öfter zu Besuch in Köln, aber ich hatte da keine Ambitionen. Ich hatte einmal ein Angebot, aber die Rolle interessierte mich gar nicht, die da war. Das war so eine paar Tagesrolle. Da Sie haben dann vorwiegend Theater gespielt in der Zeit. Und ich habe Fernsehen gemacht. Ich habe in der Zeit einen Bismarck-Film gespielt, König Friedrich Wilhelm II. Der Ochsenknecht war der Bismarck. Sie sind ja 1,85. Ich bin 1,85, ja. Die Schwierigkeit war, der Film wurde in Ungarn gedreht. Aha. Und meine Frau spielte eine ungarische Schauspielerin. Aha. Und die ungarischen Texte sind natürlich viel länger als unsere Texte. Ja. Und es war ein Text terminiert, dass wir eine Treppe runtergehen sollten. Und ich sagte meine Sätze in knappem Deutsch. Und die antwortete in ihrem breiten Ungarisch, und das ging sich nie aus. Ich bin noch nie eine Treppe so oft rauf und runter gelaufen, bis der ungarische Text auf die Treppe passte. Ja, aber um auf Lindenstraße zurückzukommen, meine Frau, wie gesagt, war da 5 Jahre drin, und der Filmmann von ihr, der Arzt, wurde dann überfahren vom Auto und saß ab dann, sitzt bis heute, nur den immer noch drin, im Rollstuhl. Aha. Und nun brauchte man einen Vertreter. Und da kam der Geißendörfer, der Produzent, wieder auf mich zu. Und ich sah mir das an. Das war eine Halbjahresrolle. Da dachte ich, halbes Jahr, das ist gut, das kann ich machen. Und es war eine schöne Rolle. Und sinnigerweise musste ich mich in dem Film in meine eigene Frau verlieben. Das ist schön. Ja, wir hatten ein leichtes Spiel. Das Küssen und das Schmusen. Und das alles mussten wir nicht sehr lange üben. Vor allem mussten Sie nicht auch heiraten, weil ja viele Schauspieler sich vorher verlieben und dann tatsächlich zum Traualtar. Ja, nein, das war nicht das möglich. War schon nein. Gegeben. Aber Sie hatten sich aber auch beim Schauspielerei. Also wir haben uns vor Jahre vorher, diese Lindenstraßensache war 89 und kennengelernt haben wir uns ja 68. Ja. Auch in Krefeld. In Krefeld, auch beim gemeinsamen Engagement. Mhm. Theaterengagement, reines Theaterengagement. Und wer sich hier so mitten rein zuschaltet, der muss wissen, dass ich die Susanne Nielsen mit dem Dieter Schaaf hier sitze, in Wiesbaden beim Café, im Café Blum. Das ist doch sehr schön. Und das ist eine Sendung, die sich Kulturspiegel nennt. Und jetzt machen wir ein bisschen weiter mit der Kultur und der Schauspielerei. Ja. Also. Sie haben sich dort kennengelernt und verliebt auf der Bühne. War es denn eine Liebesszene, die Sie sich... Nein, gar nicht. Wir waren gar nicht an demselben Stück. Wir sahen uns nur und waren zusammen und saßen mal zusammen. Und es war aber ein großes Problem. Es gab große Dramen. Wir waren ja beide verheiratet. Ach so. Ja, das habe ich ja noch nicht gewusst. Ja, ich war verheiratet, meine Frau war verheiratet mit einem dreijährigen Sohn, mit einem 3 Monate alten Sohn. So, das erschwerte die ganze Angelegenheit natürlich kräftig. Es gab also Scheidungen und Dramen und was wie das eben war. Also ist. Ja, und aber wie gesagt, hat sich ja jetzt sind 48 Jahre vergangen. Ich glaube. Sind Sie sofort Papa geworden, sozusagen, mit einem Dreijährigen? Oder hat sie ich habe das über die Erziehung übernommen, ja, bis heutigen Tag. Das ist auch interessant. Also, ja. Sind da noch andere Kinder? Oder war da nein, das nur dieser Sohn. Sehr schön, ist sehr schön. Der lebt in Berlin, ist Journalist, ist sehr tüchtig. Der hat nun wiederum mehrere Kinder, also meine Frau hat genug Enkel. Also wenn wir nach Berlin fahren, dann ist sie mir gut ausgelastet. Also, ja, gut, also Theater und eine Karriere, die sich zwischen Theater und ja, Kino auch und auch, Kino auch Fernsehen. Und was ist denn für Sie interessant gewesen an der ganzen Sache? Ich meine, Sie machen es ja heute immer noch. Ich mache beides. Es hat beides seinen Reiz. Der Reiz des direkten Kontaktes, den man spürt, wenn unten die Leute sitzen, kommt das an, kommt das nicht an, wie kommt das an, warum kommt das nicht an? Oder man überlegt, man reflektiert hinterher immer. Beim Film ist es etwas ganz anderes. Man springt ja von einer Szene am Anfang des Films in die nächste Szene am Schluss des Films. Und man hat ja nur Einfluss auf sich, auf das, was man spielt, allenfalls, was man mit dem Regisseur besprochen hat. Aber wie der Kameramann den Film aufzeichnet, wie er geschnitten wird, was für eine Musik drunter liegt, davon hat man ja keine Ahnung. Das heißt, wenn also ein Fernsehen kommt, in dem ich drin bin, ist das neu für mich und ist das immer eine Premiere, denn ich weiß ja gar nicht, wie das Ganze geworden ist. Also ich meine, es gibt bei Filmen eigentlich immer so Screenings. Also das heißt, bei einem Kinofilm meine ich, dass der Schauspieler immer noch zwischendurch noch eine Gelegenheit hat, zu sehen, was da für Aufnahmen auch nicht. Wir haben heutzutage wird dermaßen schnell gedreht. Ja. Ich erzähle immer oder sage immer, wie wir Heimat gedreht haben. Das ist jetzt, das war Anfang der 80er Jahre, also endlos her. Da haben wir 1 bis 1,5 Minuten Film gedreht am Tag. Ja. Und ja, eben. Ja, das ist ja, und heute wird 10, 12, 14 Minuten gedreht. Klar. Ja, mindestens. Ja, in den Dailies wird ja, da wird ja 20, 22 gedreht. Das ist ja absurd. Ja, das ist schade. Ja. Sprechtheater heißt gut sprechen lernen. Schauspielschule? Ja. Schauspielschule? Dahin, denn der Reiz an Ihrer Tätigkeit ist ja, dass Sie von der Bühne kommen. Wenn man von der Bühne kommt, dann erwartet man, und da gibt es Leute, die Hamlet spielen und die das einfach können, weil sie Shakespeare ausgebildet sind. Und das ist im heutigen Kino eigentlich nicht mehr unbedingt gegeben. Leider. Ja? Und auch nicht im Fernsehen. Da leider. Den Metzger auch mit rein und der hat eben was anderes gemacht. Das ist jammervoll, dass die Sprache heute weitgehend verschludert wird. Und zwar im Kino nicht so krass, aber ganz krass leider im deutschen Fernsehen. Es ist keine Sprachkultur mehr. Naja, weil, es ist nicht Verlangen danach. Sie müssen überlegen, was für die Story. Es gibt Regisseure, und die lehne ich ab, da gibt es auch dann immer Schwierigkeiten, die sagen, ja, die Atmosphäre ist wichtig. Ob du jedes Wort verstehst, ist doch völlig unwichtig. Also ich verstehe gerne, trotz der Atmosphäre, verstehe gerne jedes Wort. Aber Sie finden solche Regisseure, ich nehme an. Ich finde sie, garantiert, Und ich finde sie auch immer wieder. Gibt es da jemand Spezielles, wo Sie sagen würden, das ist ein Kinofilmregisseur, den ich heute deshalb absolut verehre? Oder, also das wäre jetzt vorbildlich. Nein, kann ich eigentlich nicht sagen. Schlöndorff ist einer, der die Atmosphäre schafft und die Sprache bedient. Und bei Schlöndorff merkt man immer, es sind gelernte Theaterschauspieler. Es gibt ja keinen gelernten Fernsehschauspieler, der gut sprechen kann. Wenn heute ein junger Mann mit 4,25 in eine Daily Soap kommt, hübsch, adrett aussieht und da Erfolg hat und denkt, jetzt ist er Schauspieler, und dann vergeht ein bisschen die Schönheit und die Daily Soap geht zu Ende, ja, was soll er machen? Dann versucht er ins Fernsehen zu kommen, und entsprechend schwach und problematisch ist die Resonanz. Das ist ein Theaterschauspieler, ein guter Theaterschauspieler ist auch ein sehr guter Fernsehschauspieler. Ja, ganz bestimmt. Und ich finde, wie gesagt, deutsches Sprechtheater finde ich fantastisch. Die deutsche Sprache ist eine harte Sprache, aber sie ist gerade für die Bühne geschaffen, weil sie sich dadurch durchsetzt. Ja. Und dieses Weiche, was ich im Englischen habe, das ist schwieriger auf der Bühne mit der Projektion. Das ist etwas, was dann noch prononcierter sein müsste manchmal und es nicht ist. Aber haben Sie Vorbilder, wo Sie sagen, also das war jemand, wo ich sofort mir das anhöre? Sie haben gerade davon gesprochen, dass Sie ein fantastisches Stück hier gesehen haben. Ja. Und das heißt, Mein Kampf ist aber eine Umschreibung des, es ist nicht das Werk von Hitler. Es ist von Tabori geschrieben. Ja, genau. Also Hitler sagen, als ganz junger Mann, eine Farce. Der Hitler kommt aus Braunau, als junger Student, hat ganz junger Maler, wohnt in einem Armenheim, weil er keine Dings hat, kein Zuhause hat da. Und fällt auch noch rein mit seiner Kunst. Fällt mit seiner Kunst rein. Also von diesem einen Juden aufgefangen. Also soweit war die Geschichte auch. Aber das ist eben die Frage, ob denn so ein Stück wegen seiner Sprache funktioniert. Oder was hat Ihnen so wahnsinnig daran gefallen? Die Story kommt nur zum Tragen, wenn sie so gesprochen und gespielt wird wie hier in Wiesbaden. Nur dann, wenn da die Tabori ist der Autor, wenn die Sprache von Tabori nicht wirklich sauber und exakt durchdacht gesagt und gespielt wird, dann bleibt wenig davon. Und das hat ja auch mit dem Regisseur... Das hat mit dem Regisseur zu tun, den ich bisher nicht kannte. Aha. Ein Herr Mottl, meines Wissens. Ich kannte ihn nicht bis jetzt. Und ich bin voller Begeisterung. Und ich habe gehört, Sie haben 8 Wochen probiert. Das ist in heutiger Zeit ein Luxus. 4, 6 Wochen sind die Norm. Aber 8 Wochen ist ein absoluter Luxus. Und wie er gearbeitet hat, weiß ich natürlich nicht. Ich habe danach noch niemand gesprochen, weil ich auch schon wieder im Aufbruch bin, Richtung München. Ja, auf die Bühne, oder? Nee, Fernsehen mache ich da. Und dann muss ich nach was Köln. Was Ernstes oder was Fernsehmäßiges? Was Fernsehmäßiges, ja, es gibt da in Bayern gibt es eine Serie, die heißt Da Horm ist Da Horm, auf Bayerisch. Aber ich spreche natürlich kein Wort Bayerisch. Ja. Das wäre peinlich. Da gibt es eine Gastrolle drin, die immer mal wiederkommt. Das ist eine sehr schöne Figur. Ich sage, ja, ich spiele das gerne bei euch, aber ohne eine Silbe Bayerisch. Also Sie brauchen nicht zu sprechen oder Sie sind der Zugereiste? Ich bin zugereist, ich spreche, ich habe eine Menge Text, aha, aber wird alles in Hochdeutsch gesprochen. Ja. Gut, es muss nicht das Hannoversche Hochdeutsch sein. Nein, nein, nein. Es wird ein bisschen ein verschliffenes Hochdeutsch, also nicht eine ganz saubere Bühnensprache, aber es wird eben kein Dialekt gesprochen. Nicht? Bei dem, wo Sie mich wegen des Rheinländers vorhin gefragt haben, bei der Uraufführung dieses Films Akte General hieß der, den ich in Adenauer gespielt habe, war die Uraufführung in Saarbrücken in einem Kino und hinterher wurden die Hauptdarsteller auf die Bühne geholt und wurden also interviewt. Und da sagte der Interviewer zu mir, also Sie sind doch sicher Rheinländer. Und er sagt, na, ich bin waschechter Hesse, ich kann eigentlich nur babble. Da war der sicher sehr erstaunt. Da war der mehr als erstaunt, ja. Und dann spiele ich danach in Köln, schon im 3. Jahr jetzt. Da gibt es eine Serie, die auf einem Sender läuft, den ich radikal ablehne. Das darf man gar nicht laut sagen. Dann sagen wir auch den Sender einfach nicht. Ja. Ein Privatsender. Ein Privatsender, ja. Und den ich auch nie gucke. Den es schon lange gibt. Ja, den gibt es schon lange. Und das ist noch die Unterabteilung dieses Senders. Und wie meine Agentur mir gesagt hat, da liegt ein Angebot vor von dem und dem Sender. Sag ich, das können wir gleich absagen, für diesen Sender kann ich nichts drehen. Ich habe da, das ist ja. Ja, lies erstmal die Bücher. Und dann las ich die Bücher. Und die Bücher sind so hervorragend. Es ist die Geschichte auf einer Krankenstation für Jugendliche und junge Leute. Also aber nicht nur Krebskranke oder Herzkranke oder Lungenkranke, auch Verhaltensgestörte. Und ich spiele da den Opa eines autistischen Enkels von mir. Und das ist eine wunderschöne Rolle und ich habe das große Glück, dass dieser Enkel ein hochbegabter junger Schauspieler ist, sodass wir von Anfang an, vom ersten Drehen an, vor 2 Jahren, kamen wir auf Augenhöhe, konnten wir gleich miteinander arbeiten. Und das war sehr schön. Und das war vor 2 Jahren die ersten 10 Folgen. Können wir diesen Schauspieler nennen? Ivo Kochtlang. Ivo Kochtlang ist ein hochbegabter junger Schauspieler, Anfang 20. Und er wirkt jünger, weil er spielt ja auch einen 16-, 17-Jährigen in dem Film. Und ich habe keine Sorge um den. Ja, das ist schön, dass wir Nachwuchs haben und ja. So gut. Ja, ja. Nein, und es ist wirklich ein wunderbares Zusammenarbeiten. Und jetzt, ich kriege ja jetzt gerade morgen oder übermorgen die Bücher für jetzt im Juni, Juli wird die 3. Staffel gedreht. Ah, schön. Und die mache ich auf jeden Fall noch mit. Und diese Serie heißt? Der Club der roten Bänder. Weil alle, und es ist eine authentische Geschichte, ein spanischer Autor, der spanische Autor, dessen Namen ich jetzt leider, ich habe eine ganz große Schwäche für Namen, und den weiß ich schon gar nicht mehr. Den werden wir noch finden. Ja, der hat 14 Jahre lang in dieser spanischen Klinik gelebt als Jugendlicher. Aha. Ist heute ein schwer kranker Mann mit einem Bein, einer halben Lunge, einer halben Leber, aber hat eine so positive Lebensausstrahlung, ja, dass es also eine Freude ist, dem zu begegnen, ja, und sich mit dem zu unterhalten. Ich habe ihn vorher ja kennengelernt. Mhm. Sprechen Sie Spanisch oder spricht er Englisch? Englisch. Englisch, ja. Wir sprechen Englisch. Und nein, Spanisch kann ich kein. Naja, das Schaden, Hessisch, Rheinisch, ja, da standen ja keine anderen Sprachen. Also, nein, das ist im deutschen Raum unterwegs. Ja, ja, ist Englisch ist kein Problem. Ich habe vor Jahren, also englische Rollen zu spielen, ist kein Problem. Ja, ja. Ich habe vor Jahren in Dublin eine irische Serie gedreht, aha, Prisoners of the War. Ja. Habe ich viel gelernt. Ich wusste nicht, dass Irland das einzige Land in Europa war, was nie mit Deutschland im Kriegszustand war. Und die Engländer haben aber dann verlangt, dass nach dem Krieg die deutschen Gutsbesitzer in Irland in Barracks interniert wurden. Mhm. Und einen dieser Gutsbesitzer, den ich dann auch kennengelernt habe, live, den habe ich gespielt in dieser Serie. Und die Rolle war natürlich Englisch. Ja. War alles Englisch. Ja. Und das war gut. Das ist. Aber Sie waren ja ein Deutscher in Irland. Ja, also Akzent konnte ich haben. Das wäre mal kein Problem. Mhm. Das Problem ist einfach, man stellt sich das sehr leicht vor, wenn man ganz gut Englisch spricht. Aber wenn man den ganzen Tag von morgens bis abends nur Englisch spricht und dann fragt, mir fehlt hier ein Manschettenknopf. Ja, Manschettenknopf. Ja, also, und, Vokabular. Ja, das Vokabular, ja, das fehlt natürlich. Also ich bin dann abends in mein Hotelbett und habe gedacht, Gott sei Dank, 8 Stunden muss ich kein Englisch denken. Ja, das ist richtig, wenn man da nur temporär ist, das ist immer schwierig. Ja, auch schwer. Auch der Übergang, wenn man von einem Land zum nächsten. Natürlich. Man muss dann, also ja, heute wollte ich etwas. Das natürlich mit Computersprache zu tun hatte und ich wollte die deutschen Ausdrücke für diese Computer, zum Beispiel ein Anhang ist, ja, ja. Das muss man dann auf Deutsch sagen, weil der am anderen Ende des Telefons kommt aus dem Ukrainischen oder aus dem türkischen, ja, Sprachgebiet und dem kann ich kein Englisch entgegenwerfen, weil der wahrscheinlich besser Deutsch kann als natürlich, alles andere. Natürlich. Und die Muttersprache und dann wird die Verständigung schwierig, ja, besonders am Telefon. Aber das geht, man muss dann eben nur umschreiben. Man muss, natürlich also muss, viel, ja. Man denkt ja immer, man spreche recht gut, aber der Akzent ist doch wohl sehr stark. Ich war in Hongkong und ging auf einen zu und frug ihn, do you know the way to the ferry? Ich sagte, Sie können ruhig Deutsch sprechen, ich bin Deutscher. Das war Ihr großes Glück und Ferry, ob das ein Chinese den verstanden hätte, ist auch die Frage. Also das habe ich schon festgestellt, dass die asiatischen Touristen, die jetzt kommen, sehr viele aus China nach 2000, die sind nicht in Fremdsprachen unterwegs. Und das wird auch nicht unbedingt gelernt von den Älteren, die jetzt reisen können. Ja. Die Jüngeren, ja, die sind alle wunderbar ausgebildet zur Olympiade in China gewesen und so weiter. Und die sprechen ein wunderbares, wir hatten sogar einen mit einem amerikanischen Akzent. Das war natürlich für alle wunderbar, da brauchen sie nicht zu überlegen, was sagt der denn, ja, natürlich, wenn dann natürlich der Akzent dann noch weggradiert werden müsste. Für Sie, was ist Ihre große Liebe, außer Ihrer Frau natürlich, ja, wollen wir jetzt nicht sagen, aber haben Sie besondere Vorlieben für bestimmte Sachen? Sie sagen, mit dem Regisseur möchte ich nicht arbeiten, da hat er Sachen lieben, aber da gibt es doch bestimmt andersrum auch etwas, wo ich sage, das muss ich unbedingt noch gemacht haben oder das möchte ich. Ich muss Gott sei Dank gar nichts mehr gemacht haben. Aber möchten, vielleicht. Aber nichts speziell. Ich bin nicht. Ich wurde voriges Jahr, hatte ich ja den runden Geburtstag. Ja, der 9 und 0. Und da war natürlich hier in Wiesbaden viel Betrieb. Da stand den Lokalzeitungsartikel. Alles war ein großer Empfang, Meister Dörfel, das alles. Und da wurde ich gefragt, ja, möchten Sie denn nicht nochmal den Lear spielen? Oh Gott, ja, das ist und da habe ich eine gesagt, Frage, nicht? Das ja, das berechtigte, Frage. Da sage ich, nein, ich würde mich mit dem Lear übernehmen. Haben Sie ihn schon gespielt? Nein. Also es ist nicht Ihr Ziel? Nein, das ist nicht mein Ziel. Ich habe sehr viele schöne andere Rollen gespielt, aber es sind mir natürlich auch viele schöne Rollen entgangen. Aber der Lear ist nie mein Traum gewesen und jetzt wäre er schon gar nicht mehr mein Traum, weil er einfach meine altersbedingten Kräfte übersteigen würde. Es ist stark, ja, und vor allem der Einsatz. Aber gibt es etwas, wo Sie sagen, naja, das würde jetzt zu meinem Alter passen, möchte gerne, hol mir den Goethe hervor oder hole mir... Nein, ich würde keinen Klassiker im Theater mehr spielen wollen. Theater will ich überhaupt. Ich habe mir vorgenommen, mit 90 beende ich das Theaterspielen, weil ich habe ja noch dann jetzt bis Januar habe ich ja noch gespielt und ich wurde gedrängt in München unbedingt noch weiter zu spielen. Und da habe ich gesagt, nein, solange ich in der Lage bin, selbstbestimmt zu entscheiden, wann ich etwas verändere oder wann ich etwas beende, dann möchte ich das auch selbstbestimmt tun. Und so ist auch meine Entscheidung, das Theater im Prinzip zu beenden. Man soll nie sagen, aber spezielle Vorhaben, theatermäßig gesehen, habe ich nicht mehr. Und was das Fernsehen anlangt, ich will auch nicht bis ewig. Sie wollen nicht derjenige sein, der dann auf dem Rollstuhl in der Werbung fällt. Nein. Also das ist ja das nicht eigentlich angebracht zu fragen, denn das ist jetzt so Rollen, wo man sagt, oh je, also das kann er, da gehört er jetzt hin. Und das ist irgendwie auch entwürdigend, finde ich, in gewisser Weise. Ich habe vor allen Dingen so viele hervorragende Schauspieler erlebt, die dann, die einen hatten Textschwierigkeiten, Herr Bernhard Minetti zum Beispiel, das war ein wunderbarer Schauspieler. Da hörte ich erst die Souffleuse da, dann die Souffleuse da und dann den Text von da, von ihm. Und so gab es einige ganz bekannte Schauspieler, die den Absprung verpasst haben. Und den Moment möchte ich nie erleben. Und dann möchte man so weit winken und sagen, ich habe mich jetzt zur Ruhe gesetzt. Eben. Ich mache bestimmt noch das eine oder andere, wie gesagt, jetzt das sowieso. Ja. Wie das dann im Spätsommer, wenn das beendet ist, aussieht. Ich fände es vermessen, in meinem Alter Pläne über ein halbes Jahr hinausgehen zu machen. Gut, also wenn Sie aber zurückschauen, gibt es da einen Höhepunkt, wo Sie sagen, das war mein absoluter, das war mein ganz großes Ding? Naja, nein, da denke ich eigentlich an die Heimat, Fernsehrolle. Und ich denke mit großer Freude an die Arbeit an dem Adenauer. Ja, da kommen wir immer wieder zurück drauf. Ich bin ja nun in Bonn lange gewesen. Und das waren vier oder fünf große, sehr schöne Szenen. Mhm. Und ich hatte auch da das Riesenglück mit meinem Kollegen, der den Klopp gespielte. Waldemar Schütz heißt das, ein Berliner Schauspieler, ein wunderbarer Schauspieler. Viel jünger als ich, also um die 60 oder sowas. Und auch wir konnten hervorragend zusammen spielen. Und wie das beendet war, das ist ja erst 2 Jahre her, da war ich ja auch schon uralt, da dachte ich, das könnte eigentlich der Schluss sein. Aber der Schluss war es dann nicht. Wie gesagt, die roten Bänder kamen dann noch. Und es kam noch Olisoko Leipzig eine sehr schöne Rolle, wunderschöne Rolle. Ein 92-Jähriger, der sein ganzes Leben ein Doppelleben geführt hat. Der war schwul und er war in der Hitlerjugend und er war beim Militär und er war verheiratet und er hat sich erst mit 70, als seine Frau gestorben war, geoutet. Und dann kam das Altenheim, in dem er lebte, dann ein Insasse, den er von früher kannte und erst haben sie sich ganz gut unterhalten und der hat ihn dann immer auf sein Doppelleben angesprochen und den hat er dann umgebracht. Das ist die Rolle. Aber es war eine traumhafte Rolle. Dieses Bekenntnis eines zurückliegenden Lebens, das in zwei völlig verschiedenen Bahnen gelaufen ist. Also so auch ein bisschen, ich denke da an den Mephisto von Mann, nicht ja. Geschrieben, denn er war ja, ja. In den Röntgens verliebt. Also natürlich, ja, natürlich. Wahnsinnsgeschichte und die wenigsten wissen den Hintergrund zu diesem Film, ich zu weiß. Dem Stück ja, und ja. auch zu der späten Bekanntmachung dieses Romans überhaupt, weil ja. die Mannfamilie ja. zurückgehalten ja. hat. Also das sind so Sachen, aber es liegt natürlich auch heute in der heutigen Zeit, diese Dinge auszugraben und ein bisschen mehr unter die Leute zu streuen. Das, auch die Backstory, auch diese ja, Sachen, natürlich. Die man da natürlich. Und das ist eben hochinteressant, aber auch sehr tragisch irgendwie, nicht? Ja. dass ja. solche Rollen ja. der Wirklichkeit entsprechen. Da gibt es jetzt lange, langsam mehr davon. Und das ist dann auch nicht mehr so interessant, wenn nee. Es dann. Nee. Aber Sie sehen den Gewissenskonflikt und dieses ja. Doppelleben. Ja. Das ist als persönliches Schicksal ja. einfach. Ja, natürlich, absolut. Ist das, hat mich sehr beschäftigt. Glaube ich, ja. Und hat mich auch sehr gefordert ja, ja, ja. und war eine ungeheuer reizvolle Aufgabe. Ist es schwierig, mit einer Schauspielerin verheiratet zu sein? Oder nein, gar nicht. Nein, also ich habe das riesige Glück, ja. dass meine Frau, also die Dagmar Hessenland, ja. mein bester Coach ist. Schön. Wir können, ich würde nie eine Rolle mehr, schon seit Jahren nicht mehr, alleine nur lernen, für mich arbeiten und dann hinreisen und es sie drehen oder Theater spielen. Es wird genau diffizil zu Hause gearbeitet, gemeinsam. Umgekehrt auch? Ihre Frau hat ja auch die Chance? Ja, meine Frau ist die bessere Lehrerin. Ja, sagen Sie. Aber umgekehrt nehme ich an, dass Sie sich... Dass ich auch. Ich habe auch Tipps gegeben ja, ja. und habe natürlich Text abgehört und ja, ja. ihr beigestanden auch. Nur ich habe nicht diese Coach-Begabung, die sie hat. Und davon profitiere ich. Das ist sehr schön. Und deswegen ist es so angenehm, ich reise immer völlig entspannt zu jedem Dreh. Und reisen Sie mit? Nein, selten. Selten. Ich reise ganz entspannt zu jedem Dreh, ohne jede Nervosität, weil ich mir meiner Sache eigentlich ganz sicher bin. Und dann bin ich auch in der Lage, auf Änderungen, die der Regisseur vorschlägt, mühelos einzugehen. Also das ist ein Geschenk, dass ich so viel Hilfe zu Hause schon bekomme. Wie viele Jahre sind das jetzt? Wie lange sind Sie zusammen? 48. Ja, schön. Da gratuliere ich. Gibt es etwas, was man Sie nicht fragt und Sie gern gefragt werden möchten? Gibt es eine Frage, die Sie immer wieder beantworten wollten, aber die hat keiner gefragt? Ich werde eher zu viele Dinge gefragt, die ich nicht gefragt werden möchte, weil ich sie so überflüssig finde. Ich hoffe, das war jetzt nein, hier in diesem Gespräch, gar keine. Nein, erzählen lasse. Nein, ein Fragen im Alltag, diese dummen Fragen, was machen Sie denn tagsüber? Ja, und lauter Zähne putzen, aber bitte, ja. Solche blöden Fragen, ja, solche blöden Fragen und... Gehen Sie in den Wald und lernen Sie den Text. Ja. Und lauter. Ja, oder wie ist man kreativ? Das ist ja. Aber es ist so etwas, was man nicht lernen kann. Und ich glaube, wenn man kreativ ist, ja, weil wir beide sind auf verschiedenen Gebieten kreativ, man möchte dem anderen erstens das nicht unbedingt ein bisschen für Bissen füttern. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Sie sind ja der Gebende. Ja. Aber es ist auch nicht zu ermitteln. Das ist also Kreativität kann nicht gelernt werden. Nein. Genauso Nein. wie Verkaufen, wie wir schon sprachen, kann auch Eben. Schlecht gelernt werden. Da gibt es Methoden, aber wenn die Passion fehlt, dann wissen Sie, Sie haben die Passion. Ja. Und wer die Passion hat und die ausstrahlt, der ist gut. Es spielt gar keine Rolle, was er macht. Richtig, ja? Richtig. Das kommt ihm sehr entgegen. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Und das ist sehr schön. Und ich glaube, das drückt sich auch am Bus stehen oder egal wo Sie sind, man merkt, wenn jemand etwas zu sagen hat. Ich ja, sage es. Ja, ja. Ja, ja. Wer, gut, wer richtig hingucken kann. Ja, wer richtig hingucken nicht? Kann. Okay, ja. Ja. Also ich wünsche Ihnen, dass da noch viele Leute hingucken und dass da noch viele Dinge sind, wo Sie sagen, naja, das mache ich dann doch noch. Ja? Gut, ich danke Ihnen und vor allen Dingen Ihnen wünsche ich, dass das Hingucken für Sie sich noch lohnt zur Begegnung mit vielen interessanten Menschen. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Dieter Schad, vielen Dank. Ein schönes restliches Leben wünsche ich Ihnen. Wir Dankeschön. Weiß ja nicht, wann man sich wiedersehen. Ja, danke. Am Mikrofon war Susanne Nielsen und wir waren im Kulturspiegel 2017 im Mai. Ein schöner Mai. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Wir bedanken uns ganz herzlich für dieses interessante Gespräch, diese interessante Rückschau auf ein so bewegtes Leben, das Dieter Schad zusammen mit seiner Frau, der Schauspielerin Dagmar Hessenland, nun in München und Wiesbaden ansässig, weiterhin durchleben. Wir bedanken uns auch fürs Zuhören und wünschen Ihnen ein ganz tolles Wochenende und eine sehr, sehr schöne und auch bewegte Woche, bis wir uns am nächsten Sonntag dann mit einer neuen Sendung bei Ihnen melden. Tschüss, ciao, auf Wiederhören und am Mikrofon natürlich Susanne Nielsen, die sich noch einmal bei Herrn Dieter Schad, dem Gentleman und Schauspieler, sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch bedankt. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Visit the German Knödel at 951 Central Avenue in downtown St. Pete, Florida. Enjoy schnitzel and wurst, including their tasty vegan wurst, served with sauerkraut, potato salad, or fries, and German beer and wine. Dine in or take out. Call 727-631-2106. And Intercultural Training Services. Sprechen Sie Deutsch? German One-on-One Language and Intercultural Training Services offers a variety of services worldwide via Skype one-on-one. Would you like to improve your German, communicate in German, understand the culture, conduct business negotiations, travel in Europe, make new friends? German One-on-One offers you the following services: language training, assistance from native speakers and degreed college language instructors with many years of language teaching experience. Intercultural training. Certified trainers are available to instruct in intercultural communication.